Bitteschön. So, Meeting einverstanden. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor, hallo. Hallo, ich bin heute der diensthabende Arzt auf dieser Stelle und würde gerne mit Ihnen den Aufnahmesprach durchführen. Zuerst würde ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen. Danach kommen wir zu den Beschwerden, zu euren Beschwerden. Zuerst würde ich Ihnen Ihren Namen fragen. Zu Ihren Beschwerden. Zu Ihren Beschwerden. Wie heißen Sie? Mein Name ist Dietrich Spieß. Dietrich Spieß? Genau. Ein schwieriger Name. Können Sie buchstabieren? Ja, natürlich. Spieß ist Siegfried Paula, Ida Ehm. Siegfried, Siegfried, also ganz einfach, Spieß. Ja, Dietrich Spieß. Dietrich ist der Vorname, Dora, ja. Ida, Emil, Theodor, Rich, Ida, Cäsar, Heinrich. Ja, ja, gut. Wie alt sind Sie? Ich bin 84 Jahre alt. 84. Kann ich Ihnen fragen, wann genau Sie geboren sind? Ich bin am 23.05.1900, was ist das? 39. Oder? 60, 20 Jahre. Ja, 38 oder 39. Ja. Wie schwer sind Sie? Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 79 Kilo. 79. Und wie groß sind Sie? Oh, so 1,83 Meter. 80. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Homburg an der Saar. Und was sind Sie auf Beruf? Von Beruf? Von Beruf, ja, Entschuldigung. Ich bin Kaufmann gewesen. Kaufmann. Und seit natürlich. Seit meinem 65. Lebensjahr bin ich in Rente. Seit 30 Jahren. Genau, seit 20 Jahren. Entschuldigung. Seit 20 Jahren sind Sie in Rente. Kann ich Ihren Hausarzt fragen? Nach meinem Hausarzt? Ja. Sie wollen den Namen vom Hausarzt wissen? Ja, der Name ist wichtig für uns. Vielleicht der Name, genau. Das ist der Dr. Müller. Mhm. Und in der Hauptstraße 25. Mhm. Und sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ich lebe noch mit meiner Frau zusammen. Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder, ja. Zwei Kinder. Okay, das war's für die persönlichen Fragen. Jetzt kommen wir zu den Beschwerden. Was führt Sie zu uns? Herr Dr. Matz, also ich habe seit circa einem halben Jahr schon zunehmende Luftnot. Ich fühle mich schwach. Aber das ist jetzt in den letzten zwei Wochen schlimmer geworden. Bei der geringsten Belastung, zum Beispiel bei der Gartenarbeit oder wenn ich Treppen steige, muss ich kurz stehen und nach Luft schnappen. Das fällt mir alles jetzt schwerer. Das war vorher nicht der Fall. Was kann ich da? Und haben Sie mit diesem Atemnot noch irgendwelche Beschwerden? Neben dieser Atemnot? Also ich bin sehr müde, sehr schlapp, kraftlos. Was mir auffällt, ist, dass ich wahnsinnig Wasser einlagere in den Beinen, auf beiden Seiten. Mhm. Ich muss öfters mal zum Wasser lassen. Mhm. Ja, haben Sie Herzrasen? Herzrasen? Habe ich nicht bemerkt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist mir nicht. Herzrasen habe ich jetzt nicht. Seit 2 Wochen haben Sie irgendwelche Arzt besucht oder sind Sie zum ersten Mal bei uns? Mein Arzt ist in Urlaub und zu der Vertretung wollte ich nicht hingehen. Und deswegen bin ich direkt zu Ihnen gekommen. Ja. Sie lagen Wasser. Das kann ich fragen. Das ist mein erstes Mal. Ich entschuldige mich. Haben Sie irgendwelche Sie waren so ein Druck, auf der Brust oder ein Druckgefühl auf der Brust? Oder? Ah, nein, das kenne ich von meinem Nachbarn, der hatte mal einen Herzinfarkt und der hat es so beschrieben, dass er so einen Druck hatte. Nein, das habe ich nicht, glücklicherweise. Also ich habe keinen Druck oder kein Engegefühl, ich habe wirklich nur Luftnot. Nur Luftnot haben Sie. Und was soll ich noch fragen? Ich bin durchgefallen, ich glaube. Warum? Weiß ich nicht. Fragen Sie mal. Also mein Hauptsymptom ist, dass ich schwach bin und dass ich Luftnot habe. Ja. Herzrasen haben Sie nicht. Sind Sie ein bisschen aufgeregt, Herr Doktor? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt zum ersten Mal. Hier. Okay, ja, das nochmal. Es kommt nichts. Es kommt nichts. Genau. Also, wie gesagt, und das viele Wasser in den Beinen, das ist so mein anderes Problem. Was glauben Sie, was es sein könnte, Herr Doktor? Es kann eine Herzinsuffizienz sein. Mein Verdacht ist drauf. Was heißt das, Herzinsuffizienz? Was muss ich darunter verstehen? Das Herz müde wegen diesem langen Zeit, Lebenszeit müde geworden und kann noch nicht mehr drücken. Ich glaube. Ach, Sie meinen Pump? Herzschwachpunkt? Ja. Ah, Sie meinen eine Herzschwäche? Dass das Herz schwach geworden ist. Ah, okay. Haben Sie irgendwelche Infektionen gehabt, bevor diese Beschwerden auftreten? Nein, Infektionen hatte ich jetzt nicht. War alles ganz gut in den letzten Jahren. Ist mir nicht aufgefallen, nein. Halsschmerzen oder irgendwelche Grippe? Nein. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ja, ich habe einige Medikamente für den Blutdruck und das hat alles mein Hausarzt geregelt. Ja, das ist auch, glaube ich, was für den Cholesterin dabei. Yes, Sie haben denn Hypertonie, ein hohes Blutdruckkrankheit, ich glaube, und Cholesterinerhöhung. Ja, genau. Seit wann haben Sie diese? Och, das geht schon über 20 Jahre noch oder noch länger. Ja, seit 20 Jahren nehmen Sie denn Medikamente für Bluthochdruck eigentlich? Ich nehme die Medikamente, ja. Ja, welche Medikamente nehmen Sie ein? Das heißt Beloxoc. Mhm. Eine morgens, eine abends. Und dann habe ich Amlodipin. Mhm. Das ist eine Tablette morgens. Und dann war noch Candesartan. Candesartan auch. 8 Milligramm am Abend. Ich habe dann noch AS-100. Mhm. Und dann noch eine Tablette gegen Cholesterin. Abends. Nehmen Sie diese Amlodipin seit 20 Jahren oder haben Sie noch? Ja, 20 Jahre ungefähr, ja. Das kann auch diese Beschwerden auftreten, Amlodipin-Nebenwirkungen. gibt Beinschwellungen dazu. Ach so, okay, kann natürlich sein, aber bisher habe ich das immer ganz gut vertragen. Also ich hatte bisher seit über 20 Jahren nie Probleme gehabt. Okay, Sie wissen nicht die Cholesterin-Medikamente, ich habe es verstanden, die Namen wissen Sie nicht? Aber den Namen weiß ich jetzt leider nicht. Okay. Und welche andere, haben Sie noch andere Krankheiten außer Bluthochdruck und Cholesterin? Das ist genug, Herr Doktor, oder? Ja. Und sind Ihre Vater und Mutter noch lebendig? Sie meinen, ob meine Eltern noch leben? Ja, noch. Ja, Herr Doktor, ich bin noch schon 85. Eine meiner Eltern sind schon seit über 30 Jahren schon verstorben. Ja, deswegen habe ich so gefragt. Und hätten Sie auch einige Krankheiten wie Sie, oder? Ach, Sie meinen, ob meine Eltern Krankheiten hatten? Hatten, ja. Ja, mein Vater hatte auch hohen Blutdruck, das stimmt. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter hohes Cholesterin hatte. Und sie hatte auch Diabetes aber auch gehabt. Ich glaube, Sie haben dies von Ihren Eltern bekommen, diese Krankheiten. Nein, ja, kann schon sein, das stimmt. Könnte es sein. Und haben Sie auf diesem Zeit Ihre Temperatur gemessen? Gibt es irgendwelche Erhöhungen? Nein, habe ich nicht gemessen, nein. Aber ich fühle mich nicht warm. Ja. Ich glaube, dass ich keine Temperatur habe. Und können Sie gut schlafen oder haben Sie auch Luftnot? Also schlafen ist schwierig. Wenn ich mich hinlege, dann wird die Luft noch schlimmer. Also ich schlafe jetzt in den letzten Tagen im Sitzen. Ja. Das ist schwierig für Sie. Und haben Sie Ihren Appetit verloren? Ja, also so großen Hunger habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich esse schon noch ein bisschen, aber der Appetit ist schon auch weniger geworden. Das stimmt schon, ja. Sie haben noch gesagt, beim Wasserlassen haben Sie Schwierigkeiten. Beim Stuhlgang haben Sie auch Schwierigkeiten oder ist das normal? Nee, das ist normal. Das geht noch. Das ist in Ordnung. Mit Wasserlassen können Sie noch... Verstopfungen, aber... Das geht eigentlich. Wasserlassen ist, ich muss nachts öfters mal zum Wasserlassen raus, ja. Ja. Und nehmen Sie Torazemid oder Turazemid auch ein, oder? Was ist das? Das ist für diese Wassersammlung. Ein Medikament fürs Wassersammlung. Das macht die. Ach, nein, gegen die Ödeme. Ja, das macht das Wasserlassen mehrer. Das verstärkt das Wasserlassen. Ja. Bis zum Wasser ausschwemmen, sagen Sie. Ja. Zum Wasser ausschwemmen. Nein, so ein Medikament habe ich bisher noch nicht, nein. Ja. Haben Sie irgendwelche Stress und sind Sie unter Druck in den letzten Tagen? Nein, warum? Ich bin Rentner. Ich bin Rentner, ich bin glücklich, ich habe keine Probleme, nein. Okay. Aber was ich vergessen habe, Herr Doktor, wenn Sie mir hier die Halsvenen angucken, die sind richtig dick geworden, ne? Das ist so richtig hier auf beiden Seiten. So richtig prall sind sie geworden, die Halsvenen. Jetzt sind Ihre Beschwerden plötzlich aufgetreten, oder? Nein, ich habe schon seit halbem Jahr so zunehmend Beschwerden und seit 2 Wochen ist es schlimmer geworden. Jetzt möchte ich einige persönliche Fragen stellen, dass wir jede Patientin stellen. Nehmen Sie irgendwelche Drogen und rauchen Sie? Ach Gott, nein, nein, nein, nein, nein. Wo denken Sie hin, Herr Doktor? Drogen, die Zeiten sind vorbei. Rauchen Sie? Nein, schon lange nicht mehr. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu, aber auch nicht mehr so viel, nein. Was meinen Sie mit ab und zu? Wochentlich oder? Nein, wenn mal so ein Fest ist oder bei einem Essen, dann nehme ich mal so ein Gläschen Wein, aber ansonsten eher nicht. Ja, gut. Und haben Sie irgendwelche Allergien? Wenn Sie mich so fragen, ich hatte mal eine Reaktion auf ein Schmerzmedikament. Ich glaube, das hieß Novalgin oder so ähnlich. Mhm. Auf ein Antibiotikum. Das heißt, glaube ich, Ciferoxin. Noch eine Frage über Ihre Beschwerden. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Schmerzen jetzt nicht unbedingt, aber ab und zu mal habe ich so ein bisschen Rückenschmerzen oder so Kreuzschmerzen. Das ist ab und zu auch. Ab und zu, wenn ich im Garten mal arbeite, aber. Ich glaube, das war's. Ich habe keine mehr. Aber ist es was Schlimmes? Nee, ich glaube, Sie haben einfach Herzinsuffizienz wegen dieser Hypertonie, Bluthochdruck bekommen. Ah. Das hätten Sie einfach bevor, aber es ist ein bisschen schlimmer geworden. Ich glaube, Sie brauchen noch einige Medikamente drauf. Aber der Blutdruck war eigentlich immer in Ordnung. Wir müssen es messen. Haben Sie immer regelmäßig gemessen, der war immer so bei 120 zu 70 oder 130 zu 80, aber mehr war der nicht. Ja, diese Beschwerden sind nicht wegen Bluthochdruck. Ach so. Ich glaube, Ihr Herz ist ein bisschen müde geworden, wie ich zuerst gedacht habe. Sind deswegen noch Untersuchungen oder wie wollen Sie das feststellen? Ja, zuerst werden wir eine EKG schreiben. Ja. Danach würden wir ein Ultraschall für Ihr Herz, auf Ihr Herz machen. Vom Herzen machen. Vom Herzen ein Ultraschall machen. Dann geht es weiter. Eine Blutabnahme ist schon wichtig. Sie wissen es, wenn Sie in einem Krankenhaus besuchen, wir nehmen immer ein Blut ab. Ja, okay, das ist auch gut so, finde ich okay, ja. Gut, und dann können Sie genau sagen, was es ist oder woher das kommt, ja? Ja, ich glaube, wegen diesem Herzinsuffizienz, ja, Herzmüdigkeit, kann man sagen, beim Umgangssprache. Meinen Sie, es kommt jetzt vom Alter oder kann da ein anderer Grund dahinter stehen? Alter, ich glaube, vom Alter. Ja, ich bin aber noch topfit, auch wenn ich 83 Jahre alt bin. Also naja, gut, dann gucken wir mal nach. Seit 82 Jahren schlagt Ihre Herzroutine, dann ist es ein bisschen müde geworden, ich glaube. Echt? Oh, ich möchte noch ein bisschen leben, Herr Doktor. Ich möchte noch. Yeah. Die 95 möchte ich noch erreichen. Ja, ich glaube auch, dass. Dazu müssen Sie mir. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Herr Doktor. Ich danke Ihnen auch. Ich habe einige Fragen. Bitte schön, Herr Doktor. Hat sich Ihre Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Ich meine ja, also ich hatte jetzt in den letzten 2-3 Wochen, ich habe mich auf die Waage gestellt und das war schon so 3-4 Kilo mehr, obwohl ich nicht mehr gegessen habe. Wie viel Kilogramm ungefähr? Ja, so ungefähr 4 Kilo. Ja, danke schön. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine gerötet oder warm sind? Wir haben gesagt, Ihre Beine sind geschwollen. Die sind schon sehr stark geschwollen. Das spannt und das tut auch weh. Aber gerötet habe ich jetzt nichts gemerkt, nein. Wie viele Stufen können Sie steigen, bevor Sie Luftnot haben? Boah, ich war ja früher Ruderer und war auch sehr sportlich. Also bis vor einem Jahr konnte ich 3-4 Stockwerke ohne Pause hochsteigen. Jetzt bin ich schon nach dem halben Stockwerk, also das sind vielleicht 10 Stufen, muss ich nach Luft japsen. Ja. Dankeschön. diese sollte ich fragen, aber ich habe es vergessen. Noch andere Fragen, Kollegen? Von den Kollegen. Und Kolleginnen natürlich auch. Kolleginnen, oder? Haben wir heute keine Voice? Haben Sie schon mal geraucht? Ja, ja, früher. Ich habe ja gesagt, ich habe vor 30 Jahren damit aufgehört. Ja, wie viele Jahre haben Sie geraucht? Ich glaube, ja, so fast 30 Jahre. Mhm. Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Täglich? Das war schon bis zu einer Schachtel am Tag. Ja, wir hatten einen stressigen Job und damals war es üblich, dass man geraucht hat. Ja. Haben Sie Husten auch? Husten? Wenn ich mich hinlege, dann muss ich öfters husten, ja, aber so nicht. Haben Sie Auswurf dabei? Bitte? Haben Sie Auswurf dabei? Ach, Auswurf, Entschuldigung, ich habe sie akustisch. Nein, habe ich nicht mehr. Gehen Sie in der Nacht oft zur Toilette? Nee, nachts muss ich oft. Fragst du aber nicht, aber nachts muss ich öfters zur Toilette. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Nein. Nein. Können Sie ausreichend Wasser trinken? Was kann ich? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Können Sie ausreichend Wasser trinken? Ausreichend Wasser trinken? Ja, also ich komme so ungefähr auf 1,5 bis 2 Liter am Tag. Ja, das geht. Wie sieht aus Ihre Haare? Dunkel oder hell? Ach so, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde es mal als normal bezeichnen. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Nein. Okay, keine weiteren Fragen? Ich denke keine. Mehmet Ali, Arzt Geschipre, anfangen. Ja, machen wir die Übergabe an den Oberarzt. Ja. Herr Oberarzt, ich habe eine Patient aufgenommen. Einen Patient aufgenommen. Und ich einen Patienten aufgenommen. Patienten aufgenommen und ich würde gerne ihn vorstellen, kann ich sagen, ja, oder berichten. Dann erzählen Sie, was haben Sie denn? 85-jähriger Patient stellte sich mit Atemnot vor. Mit Dyspne vor, seit 2 Wochen schlimmer gewordene Dyspne vor. Was hat er, Ruhdyspne oder Belastungsdyspne? Belastungsdyspne, okay. Ist es. Bevor hatte er zuvor hat er 3 oder 4 Stockwerke aufgetreten. Jetzt könne er nur 1,5 Stöckchen aufgehen. Ist das nicht auf den Treppen steigen, heißt das? Also vorher er 3 Stockwerke laufen oder steigen. Steigen sozusagen. Nur einen halben Stockwerk steigen. Einen halben Stockwerk steigen. Er habe Ödeme bei beiden Beinen. An den Beinen, okay, ja. An den beiden Beinen seit ungefähr 2 oder 3 Kilo habe er zugenommen, trotz er nicht gut essen könne. Er ist. Moment, trotz dass er nicht gut essen könne. Okay. Er ist erschöpft und er fühle immer müde. Er fühle sich müde. Sich müde, Beim Wasser habe steigende Wasserlastensequenzen, kann ich sagen. Ermehrte Wasserlasten. Vermehrtes Wasser. Also er muss vermehrt Wasser lassen. Vermehrte Wasser lassen. Beim seine Vater und Mutter sind gestorben, aber sie hätten auch die gleiche Krankheiten. Und das ist meine erste Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich es gut machen kann. Aber alles gut, alles kein Problem. Sie machen das gut, Herr Doktor. Und beim Legen habe er mehrere Schwierigkeiten beim Luftabnahme. Ist es gut? Aber also nicht beim Legen, sondern beim Liegen. Beim Liegen hat er verstärkte Luftnot. Verstärkte Luftnot und er müsse beim Schlafen sich setzen. Okay, also er kann nicht mehr liegen, er muss im Sitzen schlafen. Okay. Ja. Und er habe bemerkt, dass seine Halsvene vergrößert sind. Und wie nennt sich das medizinisch? Deine Jugularvenen sind gestaut. Gestaut. Ja. Welche Venen sind gestaut? Jugularvenen sind gestaut. Jugularvenen sind gestaut, jawohl. Und ich glaube, er habe einen Herzinsuffizienz. Also das heißt, Sie vermuten als eine, oder Ihre Verdachtsdiagnose ist eine Herzinsuffizienz. Ja. Gut, was meinen Sie, ist es eine Linksherzinsuffizienz oder eine Rechtsherzinsuffizienz? Rechtsherzinsuffizienz ist, denke ich, das ist eine Rechtsherzinsuffizienz. Nein, links soll es sein. Beides ist möglich, aber geschwollene Beine, gestaute Jugularvenen, Luftnot, fast offen, spricht er für, ich würde sagen, Linksherzinsuffizienz. Ja, Ödeme spricht für Rechtsherzinsuffizienz und Luftnot für Linksherzinsuffizienz. Kann beides sein. Machen Sie für eine Untersuchung, um das festzustellen, was der Auslöser ist oder was die Ursache ist. Eine EKG schreiben am Anfang, das ist die wichtigste. Und danach ein Echo auf dem Herz durchführen. Sie führen ein Echokardiogramm durch. Brauchen Sie nicht sagen. Ein Echokardiogramm ist ein Ultraschall vom Herz. Also, das heißt, Sie führen ein Echokardiogramm durch. Ja. Okay. Und eine Blutabnahme ist wichtig. Welche Laborwerte wollen Sie untersuchen? Die Herzenzyme muss ich mal anschauen. Und also vielleicht habe er auch Hämoglobin Abfall. Was heißt Hämoglobinabfall medizinisch? Eine Anämie. Anämie. Okay. Kann er haben. Und also pulmonäre Embolie kann es sein, aber diese Beschwerden sind nicht plötzlich aufgetreten. Nichtsdestotrotz kann das auch mal eine Lungenembolie sein, natürlich, was sich langsam entwickelt hat, natürlich. Ja, chronische Lungenembolie kann es sein. Gibt es eine Anamnese für eine Beinvenenthrombose? Nein. Er hat keine Rötung auf den Beinen. An den Beinen. Okay, also Sie denken, er hat keine Thrombose gehabt, okay. Aber wir können trotzdem eine Ultraschall durchführen, zu dem Venendoppler-Ultraschall durch. Machen einen Venendoppler, sehr gut. Und welchen Laborwert untersuchen Sie? D-Dimer muss das auch. Untersuchen Sie D-Dimere. Bei einer Herzinsuffizienz, welchen Wert würden Sie dann noch mit untersuchen? Also der ein Wert, was die Troponin, auf jeden Fall zum Ausschluss des Herzinfarktes. Da fehlt mal, hat der Patient eine instabile AP oder ist eine KHK bekannt? Nee, KHK. Er hat viel geraucht, aber ich glaube nicht, dass er KHK habe. Also er hat in der Anamnese keine Herzerkrankungen gehabt. Nee, Entschuldigung, ich habe es KOAH verstanden. KHK kann es auch sein. KHK kann es sein, okay. KOAH ist der türkische Name, COPD ist der deutsche Name. COPD, okay. Möglichkeiten beim Begriffen. Oh, genau. Und welchen Wert, nochmal zu der Frage, welchen Laborwert untersuchen Sie bei einer Herzinsuffizienz? Was fällt Ihnen da? Vorhin kam da ein kleiner Tipp. Pro-BNP kann es sein. Genau, also wir sagen das NT pro-BNP, das ist ein Parameter, um die Herzinsuffizienz ein bisschen abzuschätzen. Wie hoch, ab wann sprechen Sie von einer Herzinsuffizienz? Wie hoch muss dieser Wert sein? Wissen Sie das vielleicht noch? Ich weiß nicht, wie Wert. Okay, was sagen die Kardiologen? Wie hoch sollte, ab wann spricht man von einer Herzinsuffizienz oder einer schweren Herzinsuffizienz? Herr Dr. Gündüz, wo ist der Kardiologe? Ist nicht mehr da. Was sagen die anderen Kollegen? Also das NT pro BNP, das ist ein noch genauerer Wert. Ab einem Wert von 600, 700 oder 800 ist das schon eine Herzinsuffizienz. Ne? Der normale Wert ist so bei 300 bis 400. Und meistens haben Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, Werte von 2, 3 oder 5.000. Das spricht schon für eine ausgeprägte Herzschwäche. Ja, sehr gut, Herr Doktor. Gut, was vermuten Sie, wenn Sie ein Herzecho durchführen, was der Patient hat? Die Rechtsherzwand würde, beide Herzwände würden vergrößert, verdickt sein. Ja, also vergrößert, würde man sagen. Also ein erweitertes Herz. Sie erwarten eine Herzschwäche und an den Herzklappen. Welche Herzklappe könnte ein Problem sein? Allen könnte Probleme haben, aber am meisten soll es beim Aorta und Pulmonärklappen können getroffen sein. Und also Mitralklappen kann es auch sein. Mitralklappe wahrscheinlich, gell? Bei den älteren Herrschaften. Ob da vielleicht liegt eine Mitralklappeninsuffizienz vor, muss man mal schauen. Das muss am Hohepest sein, ja. Wenn er eine Rechtsherzbelastung hat, dann ist sicherlich die Tricuspidalklappe auch erweitert wahrscheinlich. Gut, das sehen wir alles im Herzultraschall. Super. Erhöhte Pulmonalen. Okay, das kann, ja, muss man halt schauen, ob da natürlich eine Rechtsherzbelastung vorliegt bei einer Tricuspidalinsuffizienz oder bei einer vielleicht vorbelastenden COPD, dass er eine Rechtsherzinsuffizienz darüber hat. Kann natürlich auch mal sein. Ja, aber eine Lungenembolie macht ja auch eine Rechtsherzbelastung. Ne? Führt zu einer pulmonalen Hypertonie. Okay, muss man alles mal nachschauen. Sehr gut. Das heißt, Ihre Verdachtsdiagnose, wenn wir jetzt zusammenfassen, ist eine Herzinsuffizienz. Und was sind die Differentialdiagnosen? Woran müssen Sie noch denken? Herzinfarkt haben Sie gesagt, Lungenembolie haben Sie gesagt, Rechtsherz- oder Linksherzinsuffizienz haben Sie gesagt. Woran denkt man noch? Parasiten kann es sein, vielleicht. Parasiten? Ja. Die, was ist das? Zystik? Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Okay, Parasiten denke ich weniger. Denken Sie an eine Lungenproblematik oder eine Pneumonie kann es auch sein. Pneumonie, okay. Woran ich denke, als Herzinfarkt haben wir gesagt. Eine pulmonale Hypertonie, eine primäre pulmonale Hypertonie kann natürlich auch mal eine Ursache sein, dass es eher von der Lunge ausgeht und dadurch auf dem zweiten Weg das Herz belastet. Genau. Leberzirrhose kam zum Vorschein. Kann natürlich auch sein, dass über die Leberzirrhose eine Rechtsherzinsuffizienz entsteht. Das ist richtig. Okay. Hat jemand sonst noch eine Idee? Ansonsten denke ich, können wir heute langsam abschließen. Sehr gut. Keine Fragen, keine Kritiken. Sehr gut. Also, Herr Doktor, sehr gut, super. Das war sehr gut dafür, dass es das erste Mal jetzt ist. Sie sind ein bisschen nervös und aufgeregt gewesen. Sind Sie schon Facharzt, Herr Kollege, oder? Ja, ich bin Facharzt für allgemeine Chirurgie. Okay, für Viszeralchirurgie oder was machen Sie? Allgemein alles. Viszeral habe ich auch ein bisschen gelernt. Okay. Sehr gut. Wo waren Sie? Sie sind aus der Türkei. Ja. Wo waren Sie in der Türkei? In Ankara habe ich ein bisschen gearbeitet und in Samsun habe ich mein Studium abgeschlossen. Ah, sehr schön. Soll eine sehr schöne Stadt sein. Ich war noch nie dort. Karaman'ı unutmayalım. Bitte? Mehmet Ali Hocam Karaman'da da çalıştı abi. Ah, okay. Sehr gut. Also, das war sehr gut. Sie sind ein Chirurg und haben sich über internistische Erkrankungen sehr gut ausgekannt. Sie sind ein bisschen nervös, das ist gut, das ist normal. Sie haben ein bisschen mit der Grammatik, mit der deutschen Grammatik, das ist schwer natürlich, aber das wird. Und ich denke, Sie lernen das sehr, sehr schnell. Das ist sehr gut. Danke.